Deutschlandfunk. Nachtradio. Das Thema heute: Das Mikrofon bleibt aus, aktuelle Instrumental Bands. Am Mikrofon dennoch begrüßt sie Thomas Elbern. Und hier ist der Soundcheck. We'll be right back. Diese Gruppe aus Irland nennt sich God is an Astronaut und verfolgt wie viele andere neue Instrumental-Bands ein etwas anderes Konzept. Auf Gesang wird komplett verzichtet, dafür sprechen Arrangements, Rhythmen, mal rockige, mal sphärische Klänge ihre ganz eigene Sprache. Der heutige Soundcheck widmet sich ganz dem Phänomen der Instrumental-Bands. Den Anfang machten, wie gesagt, God is an Astronaut von ihrem Album Far from Refugee. Hört mir den Song Radau. Eines fällt auf, wenn man über Instrumental-Bands recherchiert. Es gibt keine Stars, es gibt nur bekanntere und weniger bekanntere Namen. Zu den bekannteren Namen zählen Mogwai aus Glasgow. Die Gruppe, die sich zwar nicht strikt an das Genre Instrumental-Band hält, produziert doch den Großteil ihrer Musik ohne Worte. Das brachte ihnen Filmmusik, Beiträge zu Computerspielen und eine internationale Fanbase ein. Kein Wunder, ihre Sache machen die Schotten wirklich gut. Hören wir vom Album Mr. Beast den Titel Glasgow Megasnake. Eine kleine Reise in die Vergangenheit. Das waren die kanadischen Shadowy Men on a Shadowy Planet, die sich zwar längst aufgelöst haben, aber ihr Geist lebt weiter. Ihr Instrumental Rock war eher ein Update von früheren Bands wie den Shadows. Ist die Rede von Instrumental Bands heute, dann kommt man an einer Gruppe nicht vorbei und die stammt auch aus Kanada. Godspeed You, Black Imperia aus Montreal. Gerne wird der Song der Band als Avant-Rock bezeichnet. Die 10-köpfige Gruppe hat nicht selten Stücke, die 20 Minuten dauern und sie entziehen sich gerne jeglicher Stilinterpretation, außer dass man eine gewisse Punk-Rock-Vergangenheit heraushören kann. Ihr Konzept ist wie eine Art Gegenentwurf zur Rockmusik, wie wir sie kennen, mit Texten, charismatischen Sängern und einer Message. Godspeed You, Black Imperia transportieren Stimmung, ähnlich wie die isländische Band Sigur Rós, nur ohne Gesang. Ihr Album Lift Your Skinny Fists Like Antennas to Heaven ist Rock- und Kammermusik zugleich. Hören wir einen Ausschnitt von dem Song Gathering Storm. Thank you. Die etwas andere Instrumentalband heißt Osric Tentacles. Die Gruppe aus dem englischen Somerset gibt es seit 1984 und sie fallen seitdem an ihren hippiesken Soundgebilden, die sie mit ziemlicher Spielfreude präsentieren. Ein Konzert der Osric Tentacles ist wie eine Reise in ein buntes Universum aus wabernden Gitarren- und Keyboard-Sounds und erinnert eher an Gruppen aus den 70ern und frühe Musik von Klaus Schulze und Hawkwind. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Zuschauer bei Konzerten der Osric Tentacles im Schneidersitz den Klängen der Band lauschen, die sie mit auf eine bunte Reise nehmen. Hören wir die Osric Tentacles vom Album Eternal Wheel mit Neurochasm. Oh, Die Welt der Instrumental-Bands ist eine noch reichlich unerforschte. Es gibt viel zu entdecken, viele Namen, die man noch nie gehört, geschweige denn gelesen hat. Eine von ihnen ist die Band Unwed Sailor aus Seattle. Ihr aktuelles Album nennt sich Little Wars und das ist so etwas wie Ambient Music in Rock. Hören wir das Titelstück. Thank you. Ich habe am Hören der aktuellen Instrumental-Bands auch immer wieder an eine Formation aus den 70er Jahren gedacht, die ganz ähnlich expressionistisch vorgegangen sind. Die deutsche Band Neu war zu ihren Lebzeiten überhaupt nicht kommerziell erfolgreich. Dafür war ihr Sound der damaligen Zeit viel zu sehr voraus. Entdeckt wurden sie dann von Brian Eno, David Bowie und vielen anderen. Und ihre wiederveröffentlichten CDs dürften heute bei manchem Musiker, der in einer Instrumental-Band spielt, im Regal stehen. Hören wir Neu von 1971 mit Hallo Gallo. Wer nach neuen Inspirationen in der Rockmusik sucht, ist beim Instrumental Rock genau richtig. Hier gibt es immer wieder neue Impulse für einen Stil, den man eigentlich für ausgereizt hielt. Vielleicht sollte man bei der folgenden Band aus Portland, Oregon von Ambient Rock sprechen. Wer sagt denn, dass Ambient nur mit Computern und Keyboards funktioniert? Die Band Grails führt vor, dass es auch so geht. Hören wir von ihrem Album Burning of Impurities den Song Silk Road. Die Gruppe Explosions in the Sky aus Austin, Texas gehört zu den bekannteren Namen der Instrumental-Bands. Wenn sie hier in Deutschland spielen, dann kommen im Schnitt 400 bis 600 Leuten zu ihren Konzerten. Die Gruppe, die es seit 1999 gibt, hat schon viele Fans mit ihrer expressionistischen Rockmusik gewonnen. Hören wir bis zu den Nachrichten vom Album Suddenly I Miss Everyone, den Song It's Natural to be Afraid. Gleich gibt's eine weitere Stunde Soundcheck. Thank you.